8 Jahre Ekstase. Der wird schön abgetaggt. 8 Jahre Ekstase. Der wird schön abgetaggt. Jahre Ekstase. Thank you. Alter, was ein Sohn. Boah, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter, was ein Sohn. Boah, Alter. Komm klar, gleich eins aufs Maul. Ich feiere. Schön, deine Brett. Alter, da sind die Drogen wieder. Alter, da findest du die Drogendealer. Geh mal zu den Techno-Clubs, Alter, da findest du die Drogendealer. Hier tanzt sich die normale deutsche Bevölkerung mit Ecstasy und Kokain und Scheißdreck voll. Und die geht uns hier auf die Eier. Das ist ein Witz der Geschichte. Fickt euch. Geh mal zu den Techno-Clubs, Alter, da findest du die Drogendealer. Fickt euch. Fickt euch. Geh mal zu den Techno-Clubs, Alter, da findest du die Drogendealer.